Insektizide, Herbizide, Fungizide, Acarizide, Dioxine, Acrylamide, Nitrate und Furane. All diese uns aufgenötigten Zusätze haben wir überlebt. Naja, mehr oder weniger. Doch dann überschwemmten sie die Welt mit ihrem designten Genfood, mit ihren transgenen Sojabohnen und mutierten Reiskorngut. Sie frisierten den Kot von Tomaten, um ihnen einen besonders kauffördernden Rotton zu verpassen und obendrein länger haltbar zu machen. Sie pflanzten Insektizidgene ins Erbmaterial von Baumwolle und Raps ein und sie schufen Nutzpflanzen, selbst hochgiftigste Pestizide nichts mehr anhaben konnten. Und bei alledem, was sie taten, wussten sie letztlich nie wirklich, was sie taten. Sie verhielten sich vielmehr wie bauernschlaue Kinder, die irgendwo Milliarden von Legosteinen gefunden hatten. Und so bauten sie einfach drauf los, veränderten DNA-Sequenzen in Reagenzgläsern oder setzten DNA-Stränge gleich komplett neu zusammen, so als würden sie einen Legostein auf den anderen setzen. Lasst uns ein riesengroßes Schloss bauen, riefen sie entzückt. Und sie bauten viele riesengroße Schlösser. Traumschlösser aus lebenden Organismen. Was sie bei all ihrem kindlichen Schöpfereifer aus ihrem Bewusstsein verdrängten, war, dass sich selbst der einfachste lebende Organismus komplexer verhalten kann, als es die ausgeklügelsten Denkmodelle der fähigsten Molekularbiologen je vorhersagen könnten. Lebende Organismen lassen sich nicht wie Traumschlösser endlos hoch in den Himmel bauen. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Kein Doping, für das man nicht in irgendeiner Weise bezahlen muss. Aber versuchen Sie mal kleinen Kindern, die in einer riesengroßen Sandkiste Luftschlösser bauen, davon zu überzeugen, dass sie diese nicht immer weiter in die Höhe bauen dürfen, da diese ansonsten einstürzen. Die Kinder werden nicht auf ihren gut gemeinten Ratschlag hören. Sie werden so lange weiter in ihren Traumschlössern bauen, bis diese in sich zusammenfallen. Und dann werden sie dastehen mit ihren erstaunten, unfertigen Gesichtern und sich ihre dreckig gemachten Hände vor die Augen halten. Wie konnte das nur passieren, werden sie sagen. Und das haben wir nicht gewollt. Und die kleinen Kinder in der Sandkiste würden genauso dumm dastehen, wie es die großen Kinder aus den Genfood-Laboren getan haben, nachdem ihr großes und göttergleiches Freilandexperiment außer Kontrolle geraten ist. Wie konnte das nur passieren? Ja, wie? Wie konnte es sich nur zutragen, dass die genmutierten Organismen sich über kurz oder lang mit nicht genmanipulierten Organismen vermengten und daraus neue Mutationen resultierten, die das ökologische Gleichgewicht aus den Fugen hoben. Das war doch nicht absehbar. Und natürlich hat es niemand vorhersagen können, dass die Insekten, die ihrer Nahrungsquellen beraubt wurden, Überlebensstrategien entwickelten, dass sich zum Beispiel bei einigen von ihnen Resistenzen herausbildeten, die sie weiter vererbten, sodass die Zahl der resistenten Tiere stetig anwuchs. Und nebenbei wurden die Schädlinge nicht nur immer resistenter gegenüber den Insektizidgenen, sondern sie wurden generell immer widerstandsfähiger und größer und gefräßiger. Daraufhin kreierten die zunehmend panischer werdenden Food-Designer immer neue Saatgutmutationen, garniert mit immer wirrer klingenden Versprechungen. Und so entbrannte ein Wettrüsten. Allerdings eines, welches nicht irgendwann im Sinne der Vernunft mehr zu stoppen gewesen wäre. dachten Sie eigentlich, dass ein einziger Heuschreckenschwarm aus mehr als einer Milliarde Tieren bestehen kann und jede Heuschrecke dazu imstande ist, ihr eigenes Körpergewicht an Nahrung pro Tag zu vertilgen? Und ich rede von damals, als das ökologische Gleichgewicht noch nicht aus den Fugen gehoben war und die Heuschrecken noch viel kleiner und weniger gefräßig waren und man ihnen noch relativ gut mittels Insektiziden beikommen konnte. Hören Sie eigentlich auch dieses schrille und immer näher kommende Getöse am Himmel?